ARD Radio Festival. Große Stimmen, große Namen. Selicour ist ein übler Wicht, ein Heuchler, ein Intrigant, macht eine glänzende Karriere, bezirzt sogar die Tochter des Ministers. Märchenhafter Stoff für eine dolle Komödie, mit spielte man sie im Theater, ständig auffliegenden und zuknallenden Türen. Der Parasit von Friedrich Schiller nach einer Vorlage vom französischen Dichter Louis-Benoît Picard. Hier jetzt in einer Produktion aus dem Jahr 1950 vom NWDR Berlin mit Elsa Wagner, Werner Hinz, Paul Bild und Horst Kaspar. Was ist's? Ich habe sie wiedergefunden. Wen? Charlotten. Seitdem ich in Paris bin, suchte ich sie überall vergebens. Und das erste Mal, dass ich zu Ihnen hier aufs Büro komme, führt mein Glücksstern sie mir entgegen. Aber wie denn? Dieses herrliche Mädchen, das ich zu Colmar im Haus ihrer Tante besuchte. Diese Charlotte, die ich liebe und ewig lieben werde. Sie ist die Tochter... Wessen? Ihres Prinzipals, des neuen Ministers. Ich kannte sie immer nur unter dem Namen Charlotte. Sie ist seine Tochter. Die Tochter des Herrn von Narbonne, des Ministers. Und du liebst sie noch? Mehr als jemals, mein Vater. Sie hat mich nicht erkannt, glaube ich. Und gut, dass sie mich nicht erkannte, denn was hätte ich ihr sagen können? Meine Verwirrung musste ihr sichtbar werden und meine Gefühle verraten. Sie ist der Inhalt, die Seele meiner Gedichte. Ein Poet und ein Verliebter überredet sich vieles, wenn er 20 Jahre alt ist. Aber nach etwas zu streben, was man niemals erreichen kann? Charlotte Narbonne ist eines reichen und vornehmen Mannes Tochter. Unser ganzer Reichtum ist meine Stelle bei dem Minister. Aber ist das nicht ein wenig Ihre eigene Schuld, mein Vater? Verzeihen Sie. Mit Ihren Fähigkeiten, wonach könnten Sie nicht streben? Wollten Sie Ihren Wert geltend machen, Sie wären vielleicht selbst Minister, anstatt sein Kommis zu sein. Und Ihr Sohn dürfte ungescheut seine Ansprüche zu Charlotten erheben. Dein Vater ist das größte Genie, wenn man dich hört. Lass gut sein, mein Sohn. Ich weiß besser, was ich wert bin. Lass uns nicht zu hoch hinaus wollen. Aber auch nicht zu wenig auf uns halten, Vater. Sollten Sie nicht unendlich mehr wert sein als dieser Selicour, Ihr Vorgesetzter? Dieser aufgeblasene Hohlkopf, der unter dem vorigen Minister alles machte, der sich durch Niederträchtigkeiten in seine Gunst einschmeichelte, Stellen vergab, Pensionen erschlich und der jetzt schon bei dem neuen Minister alles gilt, wie ich höre? Was hast du gegen diesen Selicour? Wird sein Geschäft nicht getan, wie es sein soll? Ja, weil Sie ihm helfen. Sie können nicht leugnen, dass Sie drei Viertel seiner Arbeit verrichten. Man muss einander wechselseitig zugefallen sein. Versehe ich seine Stelle, so versieht er auch manchmal die meinige. Ganz recht. Darum sollten Sie an seinem Platz stehen und er an Ihrem. Ich will keinen anderen aus seinem Platze verdrängen. Ich bin gern da, wo ich stehe, in der Dunkelheit. Sie sollten so hoch streben, als Sie reichen können, Vater. Dass Sie unter dem vorigen Minister sich in der Entfernung hielten, macht Ihrer Denkungsart Ehre. Aber der neue Minister, Herr Narbonne, sagt man, ist ein vortrefflicher Mann, der das Verdienst aufsucht, der das Gute will. Warum wollen Sie aus übertriebener Bescheidenheit auch jetzt noch der Unfähigkeit und Intrige das Feld überlassen? Eine Leidenschaft verführt dich, Selicours Fehler und mein Verdienst zu übertreiben. Mein Platz sei zu schlecht für mich. Immerhin... Weit besser, als wenn ich zu schlecht für meine Stelle wäre. Und ich müsste also Charlotten entsagen. Sei still. Da kommt der Rosch. So schwermütig. Was ist Ihnen begegnet? Sie gehen aufs Büro. Wie glücklich sind Sie. Ich will den angenehmen Morgen genießen und auf dem Wald promenieren. La Roche, was ist das? Sollten Sie nicht mehr? Nicht mehr. Mein Platz ist vergeben. Seit gestern Abend habe ich meine Laufpasse erhalten. Um Gottes Willen. Meine Frau weiß noch nichts davon. Lassen Sie sich ja nichts gegen sie merken. Sie ist krank. Sie würde den Tod davon haben. Sorgen Sie sich nicht. Von uns soll sie nichts erfahren. Aber sagen Sie mir, La Roche, warum hat der Minister Sie entlassen? Warum? Ich will mich ja nicht selbst loben. Aber ich kann ein Register halten, meine Korrespondenz führen, denke ich, so gut wie ein anderer. Ich habe keine Schulden. Gegen meine Sitten ist nichts zu sagen. Auf dem Büro bin ich der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Und bin doch verabschiedet worden. Wer Sie kennt, muss Ihnen das Zeugnis geben. Aber wer kann Ihnen diesen schlimmen Dienst geleistet haben? Wer? Es ist ein Freundschaftsdienst von diesem Selicour. Ist's möglich? Ich habe es von guter Hand. Aber wie? Der Selicour ist aus meinem Ort, wie Sie wissen. Wir haben beide gleiches Alter. Sein bisschen Schreiben hat er von mir gelernt. Ich habe ihn in die Geschäfte eingeführt. Zum Dank dafür schickt er mich jetzt fort, um ich weiß nicht welchen Vetter von den Kammerdienern unseres Ministers in meinen Platz einzuschieben. Sauberes Plänchen. Aber wäre da nicht doch noch Rat zu schaffen? Den erwarte ich von Ihnen, Herr Firmin. Zu Ihnen wollte ich mich eben wenden. Sie denken rechtschaffen. Hören Sie, um meine Stelle ist mir es nicht zu tun, aber rächen will ich mich. Dieser unverschämte Bube, der gegen seine Vorgesetzten so geschmeidig, so kriechend ist, glaubt einem armen Schlucker, wie ich bin, ungestraft ein Bein stellen zu können. Aber nimm dich in Acht, freundselig. Doch nicht, doch, lieber La Roche, vergeben und vergessen ist die Rache des braven Mannes. Keine Barmherzigkeit, Herr, mit den Schelmen. Schlechte Burschen zu entlarven ist ein gutes, ein verdienstliches Werk. Meine Stelle, das wissen Sie recht gut, gebührt von Gott und rechts wegen Ihnen. Und das aus mehr als einem Grund. Aber arbeitet, zerspitzt euch, lasst euch sauer werden. Ihr habt doch nur Zeit und Mühe umsonst vergeudet. Wer fragt nach eurem Verdienst? Wer bekümmert sich darum? Kriecht, schmeichelt, macht den Krummbuckel, streicht dem Katzenschwanz. Das empfiehlt seinen Mann. Das ist der Weg zum Glück und zur Ehre. So hat's dieser Selikur gemacht. Und ihr seht, wie wohl er sich dabei befindet. Aber tun Sie dem guten Mann nicht doch Unrecht, lieber La Roche? Ich ihm Unrecht? Nun, ich will mich nicht eben für einen tiefen Menschenkenner geben, aber diesen Selikur, den sehe ich durch, den hab ich. Ich kenne mich selbst nicht so gut, als ich den kenne. Und schon in der Schule sah man, welch Früchtchen das geben würde. Das schwänzelte um den Lehrmeister herum und horchte und schmeichelte und wusste sich fremdes Verdienst anzueignen und seine Eier in fremde Nester zu legen. Das erschrak vor keiner Niederträchtigkeit, um sich einzuschmeicheln, sich einzunisten. Auch auf eine gute Handlung kommt es ihm nicht an, wenn dabei etwas zu gewinnen ist. So wenig als auf ein Bubenstück, wenn es nur zum Zwecke führt. Aber Herr Narbonne hat einen durchdringenden Geist und wird seinen Mann bald ausgefunden haben. Das ist es eben, was er fürchtet. Übrigens trägt er sich mit keinen kleinen Projekten. Ich kenne sie recht gut, aber sie gleich tief zu verbergen sucht. Wieso? Was sind das für Projekte? Narbonne, der bei dem Gouvernement jetzt sehr viel zu sagen hat, sucht eine fähige Person zu einem großen Gesandtschaftsposten. Wen er dazu empfiehlt, der ist's. Nun hat dieser Narbonne auch eine einzige Tochter. 17 Jahre alt, schön, liebenswürdig, von unermesslichem Vermögen. Gelingt's nun dem Selikur, in so hohen Posten aus dem Land und dem hellsehenden Minister aus den Augen zu kommen, so kann er mit Hilfe eines geschickten und diskreten Sekretärs seine Hohlköpfigkeit lange verbergen. Kommt sie aber doch endlich an den Tag, wie es nicht fehlen kann. Was tut das als dann dem Schwiegersohn des Ministers? Der Minister muss also zuerst gewonnen werden. Und da gibt man sich nun die Miene des geliebten Diplomatikers. Die Mutter des Ministers, Madame Belmont, ist eine gute, schwatzhafte Alte, die eine Kennerin sein will und sich viel mit der Musik weiß. Bei dieser Alten hat er sich eingenistet, hat ihr Scharaden und Sonette vorgesagt. Ja, und der Stümper hat die Dreistigkeit, ihr des Abends Lieder und Arien auf der Gitarre vorzuklimpern. Das Fräulein hat Romane gelesen. Bei ihr macht er den Empfindsamen, den Verliebten. Und so ist er der Liebling des ganzen Hauses. Von der Mutter gehätschelt und der Tochter geschätzt. Die Gesandtschaft ist ihm schon so gut als gewiss. Und nächstens wird er noch um die Hand der Tochter anhalten. Was höre ich? Er sollte die Kühnheit haben, sich um Charlotten zu bewerben? Wie hat er? Das können Sie mir glauben. Charlotten, die ich liebe, die ich anbete. Die Sie lieben? Sie? Er ist ein Narr. Er ist nicht bei Sinnen. Hören Sie ihn nicht an. Was höre ich? Ist's möglich? Nein, nein, nein, nein, Herr Firmin. Diese Liebe ist ganz und gar keine Narrheit. Wart, wart, wart. Die kann uns zu etwas führen. Diese Liebe kommt mir erwünscht. Die passt ganz in meine Projekte. Was träumt er? Dieser Selikur wird in die Luft gesprengt. In die Luft, sage ich. In seinem Ehrgeiz soll ihn der Vater, in seiner Liebe ihn der Sohn aus dem Sattel nehmen. Aber ich bitte Sie. Lasst mich nur machen. Nein, nein, nein. Lasst mich machen, sage ich. Und über kurz oder lang sind Sie Ambassadeur und Karl heiratet Fräulein Charlottenbuch. Ich Charlotten heiraten? Ich Ambassadeur. Warum nicht? Sie verdienten es besser, sollte ich meinen, als dieser Selicour. Lieber La Roche, ehe Sie uns anderen so große Stellen verschaffen, dächte ich, Sie sollten Ihre wiederzuerhalten. Für mich selbst möchte ich um keinen Preis eine Intrige spielen. Aber diesen Selicour in die Luft zu sprengen, meinen Freunden einen Dienst zu leisten, das ist löblich, das ist köstlich, das macht mir ein himmlisches Vergnügen und an dem Erfolg, an dem ist gar nicht zu zweifeln. Nicht zu zweifeln. Sie haben Ihren Plan also schon in Ordnung. In Ordnung? Ich habe noch gar nicht daran gedacht. Aber das wird sich finden, das wird sich finden. Was braucht es da Umwege? Ich gehe gerade zu. Ich melde mich bei dem Minister. Es ist nicht schwer, bei ihm vorzukommen. Er liebt die Gerechtigkeit, er kann die Wahrheit vertragen. Was? Sie hätten die Kühnheit... Ich bin nicht furchtsam. Ich fürchte niemand. Kurz und gut, ich spreche den Minister, ich öffne ihm die Augen über diesen sauberen Herrn. Er sieht, wie schändlich er betrogen ist. Das ist das Werk einer halben Stunde. Der Selicour muss fort mit Schimpf und Schande, fort und ich genieße den vollkommensten Triumph. Was Sie tun, lieber La Roche, mich und meine Liebe lassen Sie auf jeden Fall aus dem Spiel. Ich hoffe nichts. Aber für meinen Vater können Sie nie zu viel tun. Lass du mich für mich selbst antworten, mein Freund. Sie meinen es gut, lieber La Roche, aber ich bin zu stolz, um ein Amt zu betteln. Noch viel mehr aber, um einen anderen für mich betteln zu lassen. Sorgen Sie also nur für sich selbst. Ihr wollt also beide meine Dienste nicht? Liegt nichts dran, ich mache euer Glück. Ihr mögt wollen oder nicht. Er ist ein Narr. Ich höre kommen. Es ist der Minister mit seiner Mutter. Lass uns gehen. Ich möchte auch nicht den Schreiner wecken, als ob ich mich ihm in den Weg gestellt hätte. War Herr Selicour schon bei dir? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Das musst du doch gestehen, mein Sohn, dass du als Minister einen wahren Schatz in diesem Manne besitzest. Er scheint sehr brav in seinem Fach. Ich muss es für ein großes Glück achten, dass ich einem Manne wie Selicour begegne. Der alles versteht, dem nichts fremd ist, Geschmack und Kenntnis, die geistreichste Unterhaltung, die angenehmsten Talente, Musik, Malerei, Verse. Man frage, wonach man will, er ist in allem zu Hause. Nun, und meine Tochter? Gut, dass du mich darauf bringst. Sie hat ihre 17 Jahre. Sie hat Augen. Dieser Selicour hat so viele Vorzüge. Er wäre keine üble Partie für unser Kind. Ich sehe nicht auf die zufälligen Vorzüge der Geburt. Habe ich nicht selbst meinen Weg von unten gemacht? Dieser Selicour kann es mit seinem Geist, seinen Kenntnissen, seiner Rechtschaffenheit noch weit bringen. Ich habe selbst schon bei einem ehrenvollen Posten, wozu man einen tüchtigen und würdigen Mann sucht, an ihn gedacht. Nun, ich will seine Fähigkeiten prüfen. Zeigt er sich, wie ich nicht zweifle, eines solchen Postens würdig und weiß er meiner Tochter zu gefallen, so werde ich ihn mit Freuden zu meinem Sohn nehmen. Das ist mein einziger Wunsch. Er ist ein gar zu artiger, gefälliger, allerliebster Mann. Guten Morgen, lieber Vater. Sieh da, mein Mädchen. Nun, wie gefällt dir die große Stadt? Ach, ich wünsche mich doch wieder aufs Land hinaus. Denn hier muss ich die Zeit abpassen, um meinen Vater zu sehen. Mich entzückt dieser Aufenthalt. Ich bin hier wie im Himmel. Mit aller Welt schon bin ich bekannt. Alles kommt mir entgegen. Denken Sie, Großmama, wen ich heute geglaubt habe zu sehen. Wen denn? Den jungen Offizier. Welchen Offizier? Den jungen Karl Fernand. Ach, der zu Colmar alle Abende zu deiner Tante kam. Der sich immer mit Ihnen unterhielt. Ein artiger junger Mensch. Nicht wahr, Großmama? Der auch so hübsche Verse macht. Ja, der. Nun... Da er hier ist, wird er sich wohl auch bei uns melden. Ganz zum Entzücken finde ich Sie alle hier beisammen. Guten Morgen, lieber Selicour. Hier überbringe ich den bewussten Aufsatz. Ich hielt es für dienlich, ein paar Zeilen zur Erläuterung beizufügen. Vortrefflich. Der gnädigen Frau habe ich für das neue Stück eine Loge besorgt. Allerliebst. Dem gnädigen Fräulein bringe ich diesen moralischen Roman. Sie haben ihn gelesen, Herr Selicour? Und das erste Bändchen, ja, habe ich flüchtig durchgeblättert. Nun, und? Sie werden eine rührende Szene darin finden. Ein glücklicher Vater, eine ausgeartete Tochter, Eltern hilflos im Stich gelassen von undankbaren Kindern. Gräuel, die ich nicht fasse, davon ich mir keinen Begriff machen kann. Denn wiegt wohl die ganze Dankbarkeit unseres Lebens die Sorgen auf, die sie unserer hilflosen Kindheit beweisen. In alles, was Sie sagen, wissen Sie, würdiger Mann, etwas Delikates zu legen. Oh. Herr Minister, in unseren Büros ist eben jetzt ein Chef nötig. Der Platz ist von Bedeutung und viele bewerben sich darum. Auf Sie verlasse ich mich. Sie werden die Ansprüche eines jeden zu prüfen wissen. Die Dienstjahre, der Eifer, die Fähigkeit und vor allem die Rechtschaffenheit sind in Betracht zu ziehen. Aber ich vergesse, dass ich zu unterzeichnen habe. Ich gehe. Ja, ich will auch gleich wieder in meine Geschäfte. Nein, ich bitte Sie recht sehr, erwarten Sie mich hier. Wir haben miteinander zu reden. Aber ich hätte vor Tisch noch so mancherlei auszufertigen. Leiden Sie. Oder kommen Sie schleunigst wieder. Ich habe Ihre Gegenwart nötig. Ein Mann von Ihrer Kenntnis und von Ihrer Rechtschaffenheit ist, was ich gerade brauche. Mhm. Kommen Sie ja bald zurück. Ich habe es gut mit Ihnen vor. Sie können es sich gar nicht vorstellen, Herr Sillecourt, wie große Stücke mein Sohn auf Sie hält. Aber ich hätte zu tun, dächte ich. Unsere Verwandten, unsere Freunde speisen diesen Abend hier. Wird man Sie auch sehen, Herr Sillecourt? Wenn anders nicht meine Geschäfte... Charlotte, wollte ich wohl wetten, würde es recht sehr übel nehmen, wenn Sie nicht kämen. Ich, Mama? Nun ja, Ihre und Papas Freunde sind mir immer herzlich willkommen. Schon gut, schon gut. Jetzt sieh dich an, es ist höchste Zeit. Sie müssen wissen, Herr Sillecourt, dass ich bei dem Putz präsidiere. So kommt die schöne Kunst noch der schönen Natur zu Hilfe. Wer könnte da widerstehen? Er ist charmant. Charmant ist er. Nicht den Mund öffnet er, ohne etwas Geistreiches und Galantes zu sagen. Endlich ist sie fort. Nun kann ich mein Wort anbringen. Habe ich die Ehre mit Herrn Sillecourt? Das ist mein Name. Vergönnen Sie, mein Herr. Muss ich auch hier belästigt werden? Was will man von mir? Mein Herr. Du bist eine Bettelei, ein Anliegen. Ich kann nicht dienen. Erlauben Sie, mein Nichts. Herr. Nichts. Ihrem Vorgemacht des Ministers ist nicht der Ort. In meinem Kabinett mag man einmal wieder anfragen. Einen so üblen Empfang glaubte ich nicht. Was bitte? Ich komme ja gar nicht, um etwas zu bitten. Ich komme dem Herrn Sillecourt meine gehorsamste Danksagung abzustatten. Danksagung? Wofür? Dass Sie meinem Neffen die Stelle verschafft haben. Wie? Ich bin erst seit gestern hier im Hause, weil mich mein Herr auf dem Lande zurückließ. Als ich Ihnen schrieb, hatte ich nicht die Ehre, Sie von Person zu kennen. Was Sie sagen, mein Wertester? Sie wären im Dienst des Ministers? Sein Kammerdiener, Ihnen zu dienen. Oh mein Gott, welcher Irrtum, Monsieur Michel. Kammerdiener, Leibdiener, Vertrauter des Herrn Ministers. Bitte tausendmal um Verzeihung, Monsieur Michel. Wahrhaftig, ich schäme mich. Ich bin untröstlich, dass ich Sie so barsch angelassen. Auf Ehre, Monsieur Michel. Ich hielt Sie für einen Commis. Und wenn ich es auch wäre? Und dann wird's von so vielen Zudringlichen belagert. Man kann es nicht allen Leuten am Rock ansehen. Aber gegen alle kann man höflich sein, dächte ich. Es tut mir leid. Sehr leid. Ich kann mir es in Ewigkeit nicht vergeben. Lassen wir es gut sein. Nun. Ich habe Ihnen meinen Eifer bewiesen. Der liebe, liebe Neffe, der wäre denn nun versorgt. Hören Sie, Herr Sillecourt, von meinem Brief an Sie lassen Sie sich gegen den gnädigen Herrn nichts merken. Er hat uns, da er zur Stadt reiste, streng anbefohlen, um nichts zu bitten oder Beziehungen auszunutzen. Er ist so etwas wunderlich, der Herr. Ist er das? So. Sie kennen ihn wohl sehr gut, den Herrn Minister. Da er auf einem vertrauten Fuß mit seiner Dienerschaft umgeht, so weiß ich ihn auswendig. Und kann Ihnen, wenn Sie wollen, völlig Auskunft über ihn geben. Ich glaub's. Aber ich bin eben nicht neugierig, ganz und gar nicht. Der gute Herr ist also ein wenig eigen, sagen Sie. Sein Herz ist lauter wie Gold. Mhm. Er ist reich, er ist ein Witwer, ein angenehmer Mann und noch in seinen besten Jahren. Gestehen Sie es nur, er hasst die Weiber nicht, der liebewürdige Mann. Hm? Er hat ein gefühlvolles Herz. So einige kleine Liebschaften, nicht wahr? Er mag wohl sein, aber er ist über diesen Punkt... Verstehe, Monsieur Michel. Sie sind bescheiden und verstehen zu schweigen. Ich frage in der besten Absicht von der Welt, denn ich bin gewiss, man kann nichts erfahren, als was ihm Ehre bringt. Ja, hören Sie... In einer von den Vorstädten sucht er ein Quartier. Ein Quartier? Und für wen denn? Das will ich schon herausbringen. Aber lassen Sie sich ja nichts verlauten, hören Sie? Und bewahre Gott. Galant war er in der Jugend. Und da glauben Sie, dass er jetzt noch so sein Liebchen... Das eben nicht, aber... Sei es wie es will. Man muss immer das Beste von seinen Wohltätern denken. Nun, wir sehen uns wieder, Monsieur Michel. Sie haben mir doch meinen trockenen Empfang verziehen. Haben Sie? Auf Ehre, ich bin noch ganz schamrot darüber. Zählen Sie mich unter Ihre Freunde. Ich bitte mir das aus, Monsieur Michel. Das werde ich mich nimmer unterstehen. Ich bin nur ein Bedienter. Mein Freund. Kein Unterschied zwischen uns. Ich bitte mir das Recht aus, Monsieur Michel.

Gehen Sie da gleich an die Arbeit. Ja? Sind Sie allein, Herr Silikur? Oh. Ich wollte erwarten, bis er weggegangen wäre. Er darf nichts davon wissen. Aha. Wovon ist die Rede, Madame? Wir wollen heute Abend ein kleines Konzert geben. Und meine Charlotte soll sich dabei hören lassen. Sie singt so schön. Sie geben sich auch zuweilen mit Versen ab, nicht wahr? Er macht nicht einmal in seinem Leben Verse. Nun, so machen Sie uns ein Lied oder so etwas für heute Abend. Eine Romanze, meinen Sie? Ja, die Romanzen lieben wir besonders. Wenn der Eifer den Mangel des Genies ersetzen könnte. Schon gut, ich verstehe. Und ich brauchte allerdings so ein leichtes Spielwerk zu meiner Erholung. Ich bin die ganze Nacht aufgewesen, um Akten durchzugehen und Rechnungen zu korrigieren. Eine niederträchtige Beschäftigung. Dass ich mich wirklich ein wenig angegriffen fühle. Wer weiß, die Blume der Dichtkunst erquickt vielleicht mit ihrem lieblichen Hauch. Und du, Balsam der Herzen, heilige Freundschaft. Und so fliehen meine Tage wie die Quelle rastlos hin. Und so schwindet... Ich suchte sie schon längst. Hören Sie, nun, ich habe Wort gehalten. Ich habe mit dem Minister gesprochen. Ich habe ihn dem Minister abgeschildert, diesen Silikur. Wirklich? Und ist also vorbei mit ihm? Ganz vorbei? Das nun eben nicht. Noch nicht ganz. Denn ich muss Ihnen sagen, er hat sich herausgelogen, dass ich da stand wie ein rechter Dummkopf. Der Heuchler stellte sich gerührt, er spielte den zärtlichen Freund, den Großmütigen mit mir, er überhäufte mich mit Freundschaftsversicherungen und will mich bei dem Büro als Chef anstellen. Wie, was? Das ist ja ganz vortrefflich. Da wünsche ich Glück. Der Heuchler, mit seinem süßen Geschwätz. Ich war aber sein Narr nicht und habe es rundweg ausgeschlagen. Und so sind wir noch, wo wir waren. Und mein Vater ist nicht besser daran als vorher. Wohl wahr, aber... Lassen Sie mich nur machen, lassen Sie mich machen. Ich bin auch nicht weiter. In den Garten habe ich mich geschlichen, ob ich dort vielleicht meiner Geliebten begegnen möchte. Aber vergebens. Einige Strophen, die ich mir in der Einsamkeit ausdachte, sind die ganze Ausbeute, die ich zurückbringe. Vortrefflich, brav, machen Sie Verse an Ihre Geliebte. Unterdessen will ich die Spur meines Wildes weiterverfolgen. Der Schelm betrügt sich sehr, wenn er glaubt, ich habe meinen Plan aufgegeben. Lieber La Roche, das ist unter unserer Würde. Wollen wir warten, bis die Redlichkeit die Welt regiert? Da würden wir lange warten müssen. Alles schmiedet Ränke. Wohl, so wollen wir einmal für die gute Sache ein Gleiches versuchen. Ja, aber die Klugheit nicht vergessen. Sie haben sich heute übel ertappen lassen. Man kommt. Er ist es selbst mit Ihrem Vater. Kommen Sie in den Garten. Ihr lieber Firmin, es ist mir ein rechter Trost, Sie zu sehen. Man hat uns veruneinigen wollen. Uns veruneinigen? Ganz gewiss. Aber es soll Ihnen nicht gelingen, hoffe ich. Ich bin Ihr wahrer und aufrichtiger Freund. Und ich habe es heute bewiesen, denke ich, da dieser tollköpfige La Roche mich bei dem Minister anschwärzen wollte. Er hat seine Stelle verloren. Setzen Sie sich an seinen Platz. Er ist ein Undankbarer. Nach allem, was ich für ihn getan habe. Und das geschehe, sagt er, um Ihnen dadurch einen Dienst zu leisten. Er diente ihn aber schlecht, da er mir zu Schaden suchte. Was will ich denn anders als Ihr Glück? Sie haben mir so oft schon aus der Verlegenheit geholfen. Ich verhehle es nicht. Ich bin Ihnen vieles schuldig. Mein Posten bringt mich um. Mir liegt so vieles auf dem Halse. Wahrhaftig, es braucht einen ganzen Kopf, um herumzukommen, wissen Sie? So. Sie sind zufrieden mit unserem Minister? Ich bewundere ihn. Ja, das nenne ich einmal einen fügigen Chef. Und wahrlich, es war auch die höchste Zeit, dass ein solcher an den Platz kam, wenn nicht alles zugrunde gehen sollte. Es ist noch nicht alles, wie es soll, sagte ich ihm heute. Wollen Sie, dass alles seinen rechten Gang gehe, so müssten Sie ein Memorandum einreichen, worin alles, was noch zu verbessern ist, mit der strengsten Wahrheit angezeigt wäre. Diese meine Idee hat er mit Eifer ergriffen und will eine solche Schrift unverzüglich aufgesetzt haben. Er trug sie mir auf, aber die unendlichen Geschäfte, die auf mir liegen, in der Tat, wenn ich an einen Zuwachs denke... Und da rechnen Sie dann auf mich, nicht wahr? Nun ja, ich will es gestehen. Sie konnten sich diesmal an keinen besseren wenden. Oh, das weiß ich, das weiß ich. Denn da ich so lange Zeit von den Missbräuchen unter der Furienverwaltung Augenzeuge war, so habe ich, um nicht bloß als müßiger Zuschauer darüber zu seufzen, meine Beschwerden und Verbesserungspläne dem Papier anvertraut. Und so findet sich, dass die Arbeit, die man von Ihnen verlangt, von mir wirklich schon getan ist. Ich hatte mir keinen bestimmten Gebrauch dabei gedacht. Ich schrieb bloß nieder, um mein Herz zu erleichtern. Ist möglich? Noch heute Abend soll der Minister das Memorandum haben. Ich nenne Sie als Verfasser. Sie sollen den Ruhm davon haben. Sie wissen, dass mir es darauf eben nicht ankommt, wenn ich nur Gutes stifte, gleich viel unter welchem Namen. Würdiger, charmanter Mann. Niemand lässt Ihrem bescheidenen Verdienst mehr Gerechtigkeit widerfahren als ich. Sie wollen mir also die Papiere... Ich kann sie gleich holen, wenn Sie so lange verziehen wollen. Ja, gehen Sie, ich will warten. Na komm, mein Sohn, er kann Ihnen unterdessen Gesellschaft leisten. Aber sagen Sie nichts davon, hören Sie. Ich bitte mir es aus. So? Warum denn nicht? Aus Ursachen. Wenn Sie wollen, es wird mir zwar sauer werden, Ihre Gefälligkeit zu verschweigen. Bleiben Sie doch, mein junger Freund. Warum fliehen Sie so die Gesellschaft? Noch heute früh sprach ich von Ihnen. Von mir? Ja, mit der Mutter unseres Herrn Ministers. Und man hat schon ein gutes Vorurteil für Sie, nach der Art, wie ich Ihre erwähnte. So? Bei welchem Anlass war das? Sie verlangte ein paar Couplets von mir für diesen Abend. Nun habe ich zwar zu meiner Zeit auch meinen Vers gemacht wie Sie, aber der Witz ist eingerostet in den leidigen Geschäften. Wie wär's nun, wenn Sie statt meiner die Verschen machten? Sie vertrauten sie mir an, ich lese sie vor, man ist davon bezaubert, man will von mir wissen, ich nenne sie. Ich ergreife diese Gelegenheit, Ihnen eine Lobrede zu halten. So ist der neue Poet fertig, ebenso berühmt durch seinen Witz als seinen Degen. Konnte ich denken, als ich sie niederschrieb, dass ich so bald Gelegenheit haben würde? Wie? Was haben Sie da? Das sind doch nicht gar Verse. Oh, verzeihen Sie, eine sehr schwache Arbeit. Oh, was? Mein Gott, da hätten wir ja gerade, was wir brauchen. Her damit, geschwind. Sie sollen bald die Wirkung davon erfahren. Dadurch gewinnt man die Frauen und die Frauen machen alles. Geben Sie. Was? Sie stehen an, Sie sind ein Kind, geben Sie. Ich will Ihnen wieder Ihren Willen dienen. Da hatte ich Unrecht, ihm meine Verse zu geben. Hier, hast du die Kur, ist das Memorandum. Geben Sie. Aber reinen Mund gehalten. Ich weiß zu schweigen. Meine beiden Freunde, Sie haben mir eine köstliche Viertelstunde geschenkt. Aber man vergisst sich in Ihrem Umgang. Der Minister wird auf mich warten. Ich reiße mich ungern von Vater und Sohn los, denn man gewinnt immer etwas bei so würdigen Personen. Das ist nun der Mann, den du einen Ränkeschmied und Kabalenmacher nennst. Und kein Mensch nimmt hier mehr Anteil an mir als er. Sie mögen mich nun für einen Träumer halten. Aber je mehr er Ihnen schön tut, mein Vater, desto weniger traue ich ihm. Dieser süße Ton, den er bei Ihnen annimmt. Entweder er braucht Sie, oder er will Sie zugrunde richten. Pfui über das Misstrauen. Nein, mein Sohn. Und wenn ich auch das Opfer der Bosheit werden sollte, so will ich doch so spät als möglich das Schlechte von anderen glauben. Sind Sie da, Herr Firma? Es macht mir herzliche Freude. Der Minister will Sie besuchen. Mein Vater? Er will Ihre nähere Bekanntschaft machen. Der Minister ließ in Ihrem Hause nach Ihnen fragen. Man sagte ihm, Sie seien auf dem Büro. Ganz gewiss sucht er Sie hier auf. Sag ich's nicht? Sieh, da ist er schon. Herr Firma? Ich habe Arbeiten von Ihnen gesehen, die mir eine hohe Idee von Ihren Einsichten geben. Und von allen Seiten höre ich Ihre Rechtschaffenheit und Ihre Bescheidenheit rühmen. Männer Ihrer Art brauche ich höchst nötig. Wollen Sie mir Ihre Freundschaft schenken, Herr Firma? So viel Zutrauen beschämt mich und macht mich stolz. Aber ich fürchte, man hat Ihnen eine zu hohe Meinung von mir gegeben. Man hat Ihnen über meinen Vater nicht mehr gesagt, als wahr ist, Herr von Narbonne. Das also ist Ihr Sohn, Herr Firma. Ich soll mich freuen, mit Ihnen, braver junger Mann, und mit Ihrem Vater mich näher zu verbinden. Herr Firmin, wenn es meine Pflicht ist, Sie aufzusuchen, so ist es die Ihre, nicht weniger sich finden zu lassen. Der Mann von Talent, der sein Vaterland liebet, sucht selbst das Auge seines Chefs und bewirbt sich um die Stelle, die er zu verdienen sich bewusst ist. Der Dummkopf und der Nichtswürdige sind immer bei der Hand, um sich mit ihren anmaßlichen Verdiensten zu rühmen. Bedenken Sie, Herr Firmin, dass man für das Gute, welches man nicht tut, so wie für das Böse, welches man zulässt, verantwortlich ist. Hören Sie es nun, mein Vater? Geben Sie mir Gelegenheit, meinem Vaterlande zu dienen. Ich werde Sie mit Freuden ergreifen. Und mehr verlange ich nicht. Damit wir besser miteinander bekannt werden, so speisen Sie beide, Sie und Ihr Sohn, diesen Abend bei mir. Sie finden eine angenehme Gesellschaft, ein paar gute Freunde, einige Verwandte, aller Zwang wird entfernt sein. Und meine Mutter, die durch meinen neuen Stand nicht stolzer geworden ist, wird Sie aufs Freundlichste empfangen, das verspreche ich Ihnen. Wir nehmen Ihre gütige Einladung an. Diesen Abend ein mehreres. Bleiben Sie ja nicht zu lange aus. Sie, mein junger Freund, legen sich auf die Dichtkunst, höre ich. Meine Mutter hat mir heute ihr Talent gerühmt. Lassen Sie uns bald etwas von Ihrer Arbeit hören. Auch ich liebe die Musen, ob ich gleich Ihrem Dienste nicht leben kann. Ihr Diener, meine Herren. Herr Minister. Ich verbitte mir alle Umstände. Ich werde Charlotten sehen, ich werde Sie sprechen. Das ist heute ein glücklicher Tag. Für Sie wohl, Herr Firmin. Aber für mich? Mut gefasst, La Roche. Wenn meine Fürsprache etwas gilt, so ist Ihre Sache noch nicht verloren. Fertig? Ja. Danke. Bleib da, Charlotte. Wir haben ein Wörtchen miteinander zu reden, ehe die Gesellschaft kommt. Sage mir, mein Kind, was hältst du von Herrn Zelicourt? Ich, Mama? Ja, du. Nun, ein ganz angenehmer, verdienstvoller, würdiger Mann scheint er mir zu sein. Das höre ich gern. Ich freue mich, liebes Kind, dass du eine so gute Meinung von ihm hast. Denn wenn dein Vater und ich etwas über dich vermögen, so wird Herr Zelicourt bald dein Gemahl sein. Mein Gemahl? Fällt dir das auf? Herr Zelicourt? Wir glauben nicht besser, für dein Glück sorgen zu können. Von Ihren und meines Vaters Händen will ich gerne einen Gatten annehmen. Aber Sie werden mich für grillenhaft halten, liebe Großmama. Ich weiß nicht, dieser Herr Zelicourt, den ich übrigens hochschätze, gegen den ich nichts einzuwenden habe, ich weiß nicht, wie es kommt, wenn ich ihn mir als meinen Gemahl denke, so empfinde ich in der Tiefe meines Herzens eine Art von... Doch nicht von Abneigung. Von Grauen, möchte ich sogar nennen. Diese Furcht kennen wir, meine Tochter. Nein, hören Sie. Eine angenehme, mädchenhafte Schüchternheit. Aber... Das muss ich wissen, glaube mir, bin ich nicht auch einmal jung gewesen. Aber Großmama, ich... Ich höre ihn kommen. Er lässt doch niemals auf sich warten. Wahrlich, es gibt seinesgleichen nicht. Bitte? Sie verlangten heute ein gefühlvolles, zärtliches Lied von mir. Ich habe mein Möglichstes getan, Madame, und lege es Ihnen hier zu Füßen. Wie, Herr Zelicourt, Sie haben es wirklich schon fertig. Danke. Ich liebe Ihre Romanze, noch ehe ich sie gelesen. Zelicourt hier bei Ihnen? Ei, ei, liebe Mutter, Sie ziehen mir ihn von nötigeren Dingen ab. Was soll aus dem Aufsatz werden, der doch so wichtig und so dringend ist? Der Aufsatz ist fertig. Hier ist er. Was? Schon fertig? Und ich bitte Sie zu glauben, dass ich weder Zeit noch Mühe dabei gespart habe. Dennoch, bitte. Aber wie ist das möglich? Die Missbräuche der Folienverwaltung haben mir nur zu oft das Herz schwer gemacht. Ich konnte es nicht dabei bewenden lassen, Sie bloß müßig zu beklagen. Dem Papiere vertraute ich meinen Unwillen, meinen Tadel, meine Verbesserungspläne an. Und so trifft es sich, dass die Arbeit, die Sie mir auftrugen, schon seit langem im Stillen von mir gemacht ist. Nun, mein Sohn, du kannst zufrieden sein, denke ich. Herr Zelicourt hat deinen Wunsch erfüllt, ehe er ihn wusste. Geben Sie, Herr Zelicourt. Noch heute Abend sende ich den Aufsatz an die Behörde. Werden Sie mir verzeihen, Herr von Narbonne? Es tut mir leid, es zu sagen, aber ich muss fürchten, dass die Anklage des Herrn La Roche diesen Morgen doch einigen Eindruck gemacht haben könnte. Nicht im Mindesten. Ich habe es befürchtet. Nach allem, was ich sehe, hat dieser La Roche meine Stelle schon an jemanden vergeben. Wie? Ich habe immer sehr gut gedacht von Herrn Firmin, aber ich gestehe es, ich fange doch endlich an ihm irre zu werden. Wie? Sie haben ja heute mir seine Gutmütigkeit gerühmt. Ist auch dem Gutmütigsten bis auf einen gewissen Punkt zu trauen? Sie tun für mein Unrecht. Ich kenne ihn besser. Und ich stehe für ihn. Ich wünschte, dass ich ebenso von ihm denken könnte. Der schändliche Undank dieses La Roche muss Sie natürlicherweise misstrauisch machen. Aber wenn Sie auch nur den Schatten eines Zweifels gegen Herrn Firmin haben, so werden Sie sogleich Gelegenheit haben, von Ihrem Irrtum zurückzukommen. Wie das? Er wird im Augenblick selbst hier sein. Herr Firmin? Hier? Er und sein Sohn speisen diesen Abend mit uns. Speisen? Sein Sohn? Vortrefflich. Karl Firmin? Der junge Firmin, dessen Verdienst Sie mir so gerühmt haben. Ich werde Sie mit Vergnügen willkommen heißen. Sie haben doch nichts dawider, Herr Sillicourt. Ich bitte Sie ganz im Gegenteil. Vortrefflich. Ich bin dem Vater schon im Voraus gut um des Sohnes willen. Und was sagt unsere Charlotte dazu? Ich, Mama, ich bin ganz Ihrer Meinung. Sie können sich also ganz offenherzig gegeneinander erklären. Oh, das bedarf es nicht. Im geringsten nicht. Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass er mein Freund ist. Er hat es bewiesen. Er spricht mit großer Achtung von Ihnen. Zwar kenne ich ihn nur erst von heute, aber gewiss verdient er... Alle die Lobsprüche, die ich ihm, wie Sie wissen, noch vor kurzem erteilt habe. So bin ich einmal. Mein Herz weiß nichts von Missgunst. Er verbindet einen gesunden Kopf mit einem vortrefflichen Herzen. Hm. Und kein Mensch kann von Ruhmsucht ferner sein als er. Mhm. Was gilt's? Er wäre imstande, einem anderen das ganze Verdienst von dem zu lassen, was er geleistet hat. Meinen Sie? Er wäre der Mann dazu. Sein Sohn möchte in diesem Stück nicht ganz so denken. Jawohl, der ist ein junger, feuriger Dichterkopf, der keinen Scherz versteht. Würde der wohl einem anderen den Ruhm seines Werkes abtreten? Oh, daran zweifle ich sehr. So. Ich liebe dieses Feuer an einem jungen Mann. Es ist doch gar schön, wie Sie die fähigen Leute so aufsuchen. Das ist meine Pflicht. Da kommen Sie. Ich habe Sie längst erwartet, meine Herren. Nur herein, nur näher. Seien Sie herzlich willkommen. Hier, Herr Firmin, meine Mutter und hier meine Tochter. Sie sind kein Fremdling in meiner Familie. Ich hatte mir es nicht erwartet, Sie hier in Paris zu sehen. Es ist sehr angenehm, sich mit lieben Freunden so unvermutet zusammenzufinden. Dieser Name hat einen hohen Wert für mich. Es waren unvergessliche Tage, die ich in Ihrem Hause verlebte. Dort war es, mein Fräulein. Lassen wir die jungen Leute ihre Bekanntschaft erneuern. Nun, Herr Firmin, da ist Sélicourt. In der Tat, ich kann nicht genug sagen, wie erfreut ich bin, Sie bei dem Herrn von Narbonne eingeführt zu sehen. Herr Firmin kennt mich als seinen Freund. Gewiss anders als Herr La Roche. Was in aller Welt macht denn La Roche so gegen mich auf jetzt? Dieser La Roche ist mein Mann nicht. Wenigstens habe ich eine schlechte Meinung von seinem Charakter. Sie tun ihm Unrecht. Ich muss ihn verteidigen. Es ist ganz und gar nicht nötig. Ich schätze ihn. Ich kenne sein gutes Herz und kenne auch seine Sparren. Und mag er mich am Ende bei der ganzen Welt anschwärzen, wenn er nur bei Ihnen keinen Glauben fand. Sie sehen, wir sind fertig. Unser Streit ist beigelegt. Es braucht keine weiteren Erklärung. Nun wollen Sie nicht Platz nehmen, meine Herren. Es ist schon übergeben, das Gedicht. Wirklich? Ja. Die alte Mama hat es. Und den Verfasser habe ich nicht verschwiegen. Wissen Sie, was ich gemacht habe? Nun? Der junge Firmin. Sie wissen, er gibt sich mit dem Versemachen ab. Ja. Nun? Ich habe ihn ersucht, sich für den Verfasser des Mädchens zu bekennen. Er lässt sich's gefallen. Lässt sich's gefallen, das glaube ich. Aber dass Sie mich ja nicht lügen strafen. Hast du uns nicht irgendetwas Neues vorzutragen? Ist Fräulein Charlotte nicht zu viel Mühe macht? Lieben Sie immer noch die Musik, Herr Firmin? Hier hat mir soeben einige Strophen zugestellt. Gut, singen Sie unseren Freunden. Ich werde aber mit Ihrer Erlaubnis unterdessen das Memoir unseres Freundes durchlesen. Aber wir werden Sie stören, Herr von Marbon. Nicht doch, ich bin gewohnt, im ärgsten Geräusch zu arbeiten. Und hier ist nur vom Lesen die Rede. Wenn Sie aber doch lieber... Verzeihen Sie, aber es leidet keinen Aufschub. Die Pflicht geht allem vor. Lassen wir ihn denn, wenn er es so will, und nehmen unser Lied vor. Der Verfasser ist nicht weit. Ich kann ihn ohne Brille sehen. Das gilt Ihnen, mein Lieber. Ihm? Wie? Ist das wahr, Karl? Du wärst der Verfasser? Er ist der Verfasser. Wie? Herr Firmin wäre der Verfasser? Mhm. Ja. Nenne den wahren Verfasser ja nicht. Warum nicht? Aus Ursachen. Wollen Sie Charlotte akkompagnieren, Herr Sillicourt? Mit Vergnügen. Und er sah sie fortgerissen, und so fliehen meine Tage, wie die Quelle rastlos hin. Und so schwindet meine Jugend, wie die Kränze schnell verblühen. Zum Entzücken. Nicht übel, mein Sohn. Sehen Sie, wie sie alles bewundert? Dieses Memorandum trefflich entwickelt und nachdrücklich vorgetragen. Lesen Sie doch mit mir, Herr Firmin. Wenn Sie es wünschen. Es ist die Arbeit des Herrn Silicour. Ich habe aber freilich dem Herrn Firmin auch viel, sehr, sehr viel dabei zu danken. Wie rührend der Schluss ist. Das liebe Kind ist ganz davon bewegt worden. Ja, es mag gemacht haben, wer will. Es ist aus einem Herzen geflossen, das die Liebe kennt. Das ist schmeichelhaftes Lob. Was? Er bedankt sich? Nicht wahr, lieber Freund? Ja. Ich bin ganz davon hingerissen. Gar zu gütig, Madame. Wie verstehe ich das? Nun, sagte ich Sie denn nicht? Sie haben den vollkommensten Sieg davon getragen. Hält er mich zum Narren? Das Werk des Herrn Silicour ist vortrefflich. Sie sehen, Herr Firmin, ich habe mich ganz an Ihre Ideen gehalten. Ich weiß nicht, welche von beiden Herren diese Dichtung... Horch, der Hain erschallt von Liedern und die Quelle rieselt klar. Raum ist in der kleinsten Hütte für ein glücklich lieben Paar. Schön, himmlisch, dem widerstehe, wer kann. Silicour, es bleibt dabei, Sie heiraten meine Charlotte. Was höre ich? Mein Gott, ich kenne wenige Arbeiten, die so vortrefflich wären. Silicour, Sie sind Gesandter. Wer dieses Memorandum schreiben konnte, muss ein rechtschaffener Mann sein. Ein Mann von hohem Genie. Aber erlauben Sie, ich weiß nicht, ob ich es annehmen darf. Zufrieden mit meinem jetzigen Lose. Sie müssen sich von allem losreißen, wenn der Staat Sie anderswo nötig hat. Dürfte ich mir nicht wenigstens Herrn Firmin zu meinem Sekretär ausbitten? Wo denken Sie hin? Mich? Mich zum Sekretär? Ja, Herr Firmin, ich habe Sie sehr nötig. Das will ich glauben. Gesellschaft ist im Saal versammelt. Sie sind so gütig, liebe Mutter, Sie zu empfangen. Ich will dieses jetzt auf der Stelle absenden. Gewinnen Sie die Einwilligung meiner Tochter, Herr Silicour, und mit Freuden erwähle ich Sie zum Sohn. Noch einmal, das Werk ist vortrefflich und ich gebe viel darum, es gemacht zu haben. Nach den hübschen Sachen, die ich von Herrn Karl gesehen, hätte ich nicht geglaubt, dass er nötig haben würde, sich mit fremden Federn zu schmücken. Bloße Gefälligkeit, mein Fräulein. Aber die Gesellschaft wartet. Darf ich Sie bitten? Recht, recht. Führen Sie, Charlotten. Es kleidet ihn doch alles. Er ist ein charmanter Mann. Meine Unruhe würde mich verraten. Ich muss mich erst fassen, ehe ich Ihnen folgen kann. Habe ich wirklich die Geduld gehabt, dies alles zu ertragen? Es ist offenbar, dass Sie ihn, nicht mich, für den Verfasser halten. Ich bin ihr Narr. Und der Schelm allein hat die Ehre. Sieh da, Herr Firmin. Es geht alles nach Wunsch, vermutlich. Oh, ganz vortrefflich, Herr Larosch. Ich habe auch gute Hoffnung. Silicour steht in größerem Ansehen als jemals. Was Sie sagen? Es gibt keinen fähigeren Kopf, keinen braveren Biedermann. Ist's möglich. Aber dieser wichtige Aufsatz, den der Minister ihm aufgetragen und dem er doch so ganz und gar nicht gewachsen ist. Der Aufsatz ist fertig. Gehen Sie doch. Er ist fertig, sage ich Ihnen. Sie spotten meinen, aber es ist nicht möglich. Ein Meisterstück an Stil und Inhalt. Es ist nicht möglich, sage ich Ihnen. Ich sage Ihnen, es ist. Der Minister hat den Aufsatz gelesen, bewundert ihn und wird ihn jetzt eben abschicken. So muss er einen Teufel in seinem Solde haben, der für ihn arbeitet. Und die Gesandtschaftsstelle. Nun, die Gesandtschaft? Er erhält sie. Er erhält die Hand des Fräuleins. Sie kann ihn nicht leiden. Sie wird nachgeben. Die Gesandtschaft. Dem Mädchen. Nein, dein Teufel, das kann nicht sein, das darf nicht sein. Ich will allen die Augen öffnen wegen des Gedichts. Wegen des Gedichts? Meinen Sie, dass der Minister sich nach so einer Kleinigkeit bestimmen lasse? Nein, Herr. Dieses Memoir ist's, das so vortrefflich sein soll. Und das er irgendwo muss herbeigehext haben, denn gemacht hat er's nicht. Nun und nimmer, darauf schwöre ich. Mit seinen eigenen Waffen müssen wir ihn schlagen. Auf dem geraden Wege ging's nicht. So müssen wir einen krummen Versuch. Halt, da fällt mir ein. Ja, das wird gehen. Nur fort, dass man uns nicht beisammen findet. Aber keine Unbesonnenheit, Larosch. Bedenken Sie, was auf dem Spiele steht. Meine Ehre steht auf dem Spiele, junger Herr, und die liegt mir nicht weniger am Herzen als euch die Liebe. Fort, hinein, Sie sollen weiter von mir hören. Lass sehen. Er suchte von jeher die schwachen Seiten seiner Oberen auszuspüren, um sich ihnen notwendig zu machen. Noch diesen Morgen hatte er es mit dem Kammerdiener. Der Kerl ist ein Plauderer. Es wollte etwas von einem galanten Abenteuer des Ministers verlauten. Er habe Zimmer besprochen in der Vorstadt. Ich glaube kein Wort davon. Aber man könnte versuchen... Doch still, da kommt er. Ah, Sie da, Herr Larosch. Ich bin's und ich komme, Herr Selicourt. Was wollen Sie? Mein Unrecht einzugestehen. Aha. Das ist leider wahr und ich darf daher kaum hoffen, dass Sie mir vergeben können. Aha, steht es so, fangen wir an, geschmeidiger zu werden. Zu der schönen Stelle, die Sie mir zugedacht haben, kann ich mir nun wohl keine Hoffnung mehr machen. Aber um unserer alten Freundschaft willen, schaden Sie mir wenigstens nicht. Haben Sie Mitleid mit einem armen Teufel. Aber... Und dass sich jemand gefunden hat, der sich bei dem Minister meiner annehmen will. So, hat sich jemand? Und wer ist das? Eine Dame, an die der Kammerdiener Michel mich gewiesen hat. Ah, Kammerdiener Michel. Sie soll ein schönes Frauenzimmer sein und er soll in der Vorstadt ein Quartier für sie suchen. Gut, gut, ich will das ja nicht alles wissen. Und wie heißt die Dame? Das weiß ich nicht. Gut, gut, scheint ein großes Geheimnis. Freilich, freilich, darum bitte ich Sie, sich ja nichts davon merken zu lassen. Gut, gut, nichts mehr davon. Ich werde Ihnen nicht schaden, Herr Larosch. Und dass Sie sehen, wie weit meine Gefälligkeit geht, so will ich mit Ihrer Beschützerin gemeine Sache machen. Ja? Ja, das will ich. Zählen Sie darauf. Ach, Sie sind ja gar großmütig. Genug. Lassen wir es gut sein. Er hat angebissen. Ach, wie viel schneller kommt man doch mit der Spitzbüberei als mit der Ehrlichkeit. Da kommt er schon mit dem Minister. Mut gefasst. Jetzt gilt es, den entscheidenden Streich zu tun. Ich werde die beiden belauschen. Euer Exzellenz, gut, dass ich Sie hier allein sprechen kann. Ich denke eben daran, lieber Selicourt, was man im Ministerium zu Ihrem Aufsatz sagen wird. Ich habe ihn sogleich abgehen lassen. Er wird in diesem Augenblick gelesen. Und ich zweifle nicht, er wird den vollkommensten Beifall haben. Wenn er nur den Ihrigen hat, so sind alle meine Wünsche schon befriedigt. Sie scheinen in Gedanken, lieber Selicourt. Verzeihen Sie der besorgten Freundschaft, wenn ich unbescheiden scheine, aber beantworten Sie mir ein paar Fragen. Fragen Sie. Wenn ich Ihrem Kammerdiener glauben darf, so suchen Sie ein Quartier in der Vorstadt. Weil Sie es denn wissen? Ja. Und ganz im Geheim, höre ich. Ich habe bis jetzt wenigstens ein Geheimnis daraus gemacht. Für ein unverheiratetes Frauenzimmer? Ja. Die Ihnen sehr, sehr wert ist. Ich gestehe es, ich nehme großen Anteil an ihr. Ach, gut, gut, ich verstehe. Die Sache ist von so zärtlicher Natur und die Welt urteilt so boshaft. Aber ich kann Ihnen dienen. Aber wie denn? Ich schaffe Ihnen, was Sie brauchen. Wie denn? Was denn? Ich schaff's Ihnen. Ein stilles Häuschen. Abgelegen. Einfach von außen und unverdächtig. Aber innen aufs Zärtlichste eingerichtet. Die Möbel, die Tapeten nach dem neuesten Geschmack. Ein Kabinett. Himmlisch und reizend. Kurz, das schönste Boudoir, das weit und breit zu finden. Und welche geheime Ursache hätte ich, ein solches Quartier zu suchen? In Sachen, die man von mir geheim halten will, weiß ich mich einer vorlauten Meinung zu enthalten. Befehlen Sie, was Sie wollen. Ich werde gehorchen, ohne zu untersuchen. Sie versteht mich. Vollkommen. Soeben gibt man diese Briefe ab. Die sind für Sie. Mit Ihrer Erlaubnis. Es sind Geschäftsbriefe, die gleich expediert sein wollen. Frisch zur Arbeit und frisch ans Vergnügen. So bin ich einmal. Kaum kann ich mich von meinem Erstaunen erholen. Dieser Silikur, sich mit dieser Schamlosigkeit anzubieten. Und diesem Nichtswürdigen wollte ich mein Kind hinopfern. Mit diesem Verräter wollte ich den Staat betrügen? Sind das unsere Freunde, die unseren Lastern dienen? Bin ich endlich für einen redlichen Mann erkannt? Darf ich das Haupt wieder frei erheben? Sie haben es erreicht. Sie haben den Betrüger entlarvt. Dieser Mensch aber, den ich jetzt als einen Niederträchtigen kennenlerne, hat mir heute eine Schrift zugestellt, die den größten Staatsmann und Schriftsteller Ehre machte. Ich habe das Memoir auf der Stelle ans Gouvernement gesendet. Und ich will wetten, dass die Briefe, die ich hier eben erhalte, von dem Lobe desselben voll sind. Ganz richtig. Es ist, wie ich sagte. Ich kann nicht daraus klug werden. Das Werk ist also wirklich gut. Vortrefflich. So wollte ich wetten, dass er nicht der Verfasser ist. Ich will meine Seele zum Pfande setzen. Wenn man versuchte... Ja, richtig. Ich hab's. Wenn Sie mir beistehen wollen, so soll er sich selbst verraten. Wie denn? Lassen Sie mich machen. Er kommt. Unterstützen Sie mich. Ach, mein Gott, welches entsetzliche Unglück. Was gibt's, Herr Larosch? Welche Veränderung in einem einzigen Augenblick. Was haben Sie, was bedeutet dieses Jammern, dieser Ausruf des Schreckens? Ach, dieser Unglücksbrief. Soeben erhält der Herr Minister. Darf ich reden? Soll ich? Sagen Sie alles. Er ist gestürzt. Um Gottes Willen. Der Herr Minister gestürzt? Seines Amtes entlassen. Das ist nicht möglich. Ich wollte es erst auch nicht glauben, aber nun bestätigt es der Herr Minister selbst. So ist es wahr, diese schreckliche Neuigkeit? Ja. Kommen Sie, Madame. Kommen Sie, Herr Firmin. Was gibt's? Trösten Sie unseren Herrn. Sprechen Sie ihm Mut zu seinem Unglück. Seinem Unglück? Mein Gott, was ist das? Er hat seine Stelle verloren. Großer Gott. Ich bin erstaunt wie Sie. Wer konnte solches Unglück vorhersehen? So ist das Talent geächtet. So ist die Redlichkeit ein Verbrechen in diesem verderbten Lande. Der rechtschaffene Mann behauptet sich kaum einen Tag lang. Und das Glück bleibt nur dem Nichtswürdigen getreu. Nichts übereilt, junger Mann. Der Himmel ist gerecht. Früher oder später erreicht den Schuldigen die Strafe. Aber sagen Sie mir... Kennt man denn nicht wenigstens die Veranlassung dieses unglücklichen Vorfalls? Leider nur zu gut kennt man sie. Ein gewisses Memorandum ist schuld an dem ganzen Unglück. Ein Memorandum? Dasselbe vielleicht, das ich Sie heute lesen sah. Ganz recht, das Nämliche. Nun, da haben wir es. Hatte ich nun Unrecht zu sagen, dass es nicht immer rätlich ist, die Wahrheit zu sagen? Wo die Pflicht spricht, da bedenke ich nichts. Und was auch der Erfolg sei, nie werde ich bereuen, meine Pflicht getan zu haben. Schön gedacht, allerdings. Aber es kostet Ihnen auch einen schönen Platz. Und damit ist noch nicht alle. Es könnten wohl auch noch andere um den Ihrigen kommen. Man weiß, dass ein Minister selten Verfasser von Schriften ist, die aus seinen Büros herauskommen. Wieso, wie das? Erklären Sie sich deutlicher. Man will schlechterdings herausbringen, wer diese heftige Schrift geschmiedet hat. Will man? Oder wird er wohl in den Sturz des Ministers mit verwickelt werden? Das ist sehr zu besorgen. Nun, ich bin's nicht. Sie sind es nicht? Ich bin der Verfasser. Was höre ich? Was? Sie, Herr Firma? Ich bin's und ich rühme mich dessen. Nun, Eure Exzellenz. Was sagte ich Ihnen? Ich habe geschwiegen bis jetzt, aber nun muss ich mich nennen. Recht so, mein Vater, das heißt als ein Mann von Ehre gesprochen. Seien Sie auf Ihr Unglück stolz, Herr von Narbonne. Mein Vater kann nichts Strafbares geschrieben haben. Und mein Herz sagt mir, dieser Unfall kann eine Quelle des Glückes werden. Charlottens Hand wird kein Opfer der Verhältnisse mehr sein. Die Größe verschwindet und Mut gewinnt die furchtsame Liebe. Was höre ich, Herr Firmin? Verzeihen Sie der Wärme seines Anteils. Sein volles Herz vergreift sich im Ausdruck seiner Gefühle. So hat denn jeder von Ihnen sein Geheimnis verraten. Herr Firmin, Sie sind der Verfasser dieser Memoire. So ist es billig, dass Sie auch den Ruhm und die Belohnung davon ernten. Das Gouvernement ernennt Sie zum Gesandten. Oh. Ja, ich bin noch Minister und ich freue mich, es zu sein. Da ich es in der Gewalt habe, das wahre Verdienst zu belohnen. Was ist das? Was habe ich gemacht? Sie sehen Ihr Spiel verraten, Selikur. Wir kennen Sie nun. Heuchler an Talent und an Tugend. Niedriger Mensch. Konnten Sie mich für Ihresgleichen halten? Wie schändlich er eine edle Tat auslegte. Ich weiß alles aus dem Munde der Dame selbst. Dieses Frauenzimmer, für das er Ihnen eine strafbare Neigung andichtet, es ist eine kranke, eine bejahrte Matrone, die Witwe eines verdienstvollen Offiziers, der im Dienste des Vaterlandes sein Leben ließ und gegen den Sie die Schuld des Staates bezahlten. Nichts mehr davon, ich bitte Sie. Herr Selikur, Sie sehen, dass Sie hier überflüssig sind. Gehen Sie. Es tut mir jetzt beinahe leid um den armen Schelm. Unser lebhafter junger Freund ist auf einmal ganz stumm geworden. Ich habe in Ihrem Herzen gelesen, lieber Firma, und werde es nie vergessen, dass Ihre Neigung bei unserem Glücke bescheiden schwieg und nur laut wurde bei unserem Unglück. Und ich will darauf schwören, Karl Firmin ist der wahre Verfasser des Gedichts. Wäre es möglich? Ich habe nie daran gezweifelt. Charlotte! Vater! Gut, wir verstehen uns. Erwarte alles von deines Vaters Liebe. Oh, der bescheidene junge Mann! Gewiss, er wird unser Kind glücklich machen. Bilden Sie sich nach Ihrem Vater und mit Freuden werde ich Sie zum Sohn annehmen. Diesmal hat das Verdienst den Sieg behalten. Nicht immer ist es so. Das Gespinst der Lüge umstrickt den Besten. Der Redliche kann nicht durchdringen. Die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter als das geflügelte Talent. Der Schein regiert die Welt. Und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne. Der Parasit von Friedrich Schiller. Es spielten Firmin, Paul Bildt. Karl Firmin, Horst Kasper. Silikur, Werner Hinz. Narbonne, Paul Wagner. Madame Belmont, Elsa Wagner. Charlotte, Gudrun Genet. La Roche, Ernst Sattler, Michel, Walter Tarach. Musik, Herbert Baumann. Funkbearbeitung, Robert Adolf Stemmle. Regie, Boleslav Barlock. Produktion, NWDR Berlin 1950. Lutz Volke macht jetzt eine Nachbetrachtung zum eben gehörten Stück und fragt sich, ist das Lustspiel von Friedrich Schiller oder eigentlich von jemand anderem? Man mag einerseits die soeben gehörte Funkinszenierung des Parasit von Friedrich Schiller altbacken finden, eigentlich eine Übersetzung Schillers nach dem Lustspiel des französischen Dramatikers Louis Benoît Picard, eines Zeitgenossen. Andererseits kann man sein Vergnügen an dem historischen Theaterton haben, der diese Inszenierung aus dem Jahre 1950 durchweht. Es ist eine Charakterkomödie, ganz im Geist von Molières Tartuffe. Gewiss, das ist alles etwas umständlich, die lange Introduktion, die dauernden Auftritte und Abgänge, das Heimlichtun, eben die übliche Bühnendramatik eines Intrigenstücks. Der Bearbeiter dieser Hörspielfassung, Robert Adolf Stemmle, ist vorsichtig mit dem Original umgegangen, hat es zwar gekürzt, aber den Aufbau nicht verändert. Von seinen dramaturgischen Fähigkeiten her hätte Stemmle mit Sicherheit auch ein richtiges Hörspiel daraus machen können. Er verfügte über genügend Erfahrung bei Film und Funk als Regisseur und Autor. Erinnert sei nur an die erste Verfilmung der Feuerzangenbowle und an einen der besten frühen DEFA-Filme, Affäre Blum, für den Stemmle das Drehbuch schrieb, nach seinem eigenen Roman gleichen Titels. Sicherlich war diese vorsichtige Herangehensweise an Schillers Lustspiel ganz im Sinne von Boleslav Barlock, dem Regisseur der Funkinszenierung, denn der hat nichts so sehr gehasst wie willkürliche Eingriffe in den Text. 1950, im Gründungsjahr der ARD, ist diese Inszenierung entstanden, an der sozusagen vier Leuchttürme des Theaterlebens beteiligt waren: Picard, Schiller, Stemmle, Barlock. Hinzuzählen muss man natürlich auch das hochkarätige Ensemble mit Werner Hinz als Selikur, Paul Bildt, Horst Kaspar, Paul und Elsa Wagner. Und die Inszenierung ist nicht nur wegen des historischen Flairs charakteristisch für diese Zeit. 5 Jahre nach Beendigung des Krieges steckte das Hörspiel der Nachkriegszeit immer noch in seinen Anfängen. In der zweiten Hälfte der 40er Jahre hatten weitgehend Bearbeitung von Bühnenwerken das Hörspielprogramm bestimmt. Erst allmählich eroberte das Originalhörspiel nach energischer Förderung durch die Abteilungsleiter Gerhard Prager beim SDR und Heinz Schwitzke und Ernst Schnabel beim NWDR das Programm. Und damit setzte die große Zeit des Hörspiels der 50er Jahre ein. Vertreten durch Günter Eich, Wolfgang Hildesheimer, Ingeborg Bachmann, Ilse Eichinger, Friedrich Dürrenmatt und viele andere Spitzenautoren. Berlin stand allerdings im Abseits dieser Entwicklung. Denn der mächtige Nordwestdeutsche Rundfunk hatte hier nur einen Ableger, das Funkhaus Berlin. Und dort entstand auch der Parasit. Dieses Funkhaus Berlin des NWDR hatte vor allem eine politische Präsenzfunktion und war damals untergebracht im heutigen Haus des wissenschaftlichen Springer Verlages am Heidelberger Platz. Es war das kleinste von drei Funkhäusern im geteilten Berlin und verfügte nur über bescheidene Mittel. Besser ausgestattet war der RIAS und der Deutsche Demokratische Rundfunk, die Stimme Ostberlins. Letzterer wiederum hatte im Haus des Rundfunks in der Masurenallee seinen Sitz, im britischen Sektor, was zu erheblichen Komplikationen bis hin zur Belagerung durch britisches Militär führte, bis schließlich nach Herauslösung aus dem NWDR der 1953 gegründete Sender Freies Berlin das traditionsreiche Haus des Rundfunks übernehmen konnte. Das kleine Berliner Studio des NWDR hatte es schwer gegen den von den Amerikanern gestützten RIAS und gegen den von den Russen bewachten und von der DDR-Regierung gut ausgestatteten Sender in der Masurenallee. Es war eben nur ein Ableger und setzte länger als alle anderen ARD-Sender bei Eigenproduktionen auf Bearbeitungen von Bühnenstücken, was seine Fortsetzung auch noch im SFB fand. Das ist durchaus nicht herablassend gemeint, denn es entstanden großartige, aus dem reichen Schauspielerpotenzial Berlins schöpfende, auch nach heutigen Maßstäben noch vollgültige Interpretationen klassischer und zeitgenössischer Bühnenwerke, von Shakespeare bis Zuckmeier. Als Beispiel sei hier nur der Macbeth oder Schillers Demetrius angeführt, beide in der Bearbeitung und Regie von Ludwig Berger, einem der herausragenden Regisseure der 40er und 50er Jahre. Und insofern haben wir also auch im Parasit ein typisches Beispiel für eine Berliner Produktion zur Geburtsstunde der ARD. Man kann sich vorstellen, dass der Intendant des Schlossparktheaters und später auch des Schillertheaters in Berlin, Boleslav Barlock, gern die Regie für das Lustspiel übernommen hat. Das heitere Spiel lag ihm. 1947 hat er das Steglitzer Schlossparktheater nicht etwa mit einem Stück wie Nathan der Weise feierlich eröffnet, das blieb dem Deutschen Theater in Berlins Mitte vorbehalten, sondern mit Hokus Pokus vom Komödienautor Kurt Götz. Lag aber auch Schiller das Heitere? Seine Stücke sind ja durchweg ernsten Charakters. Dass er lauthals lachen konnte, ist zumindest von jenen Momenten überliefert, als er mit Goethe die Xenien schrieb, die Spottverse auf Zeitgenossen. Da hatte sein Lachen eine satirische Zuspitzung und die hat es auch im Parasit. Deswegen hat er vielleicht den Wunsch von Herzog Karl August nicht ungern verwirklicht, das Lustspiel von Picard zu übersetzen und für die Weimarer Bühne einzurichten. Zurückweisen konnte er einen Auftrag des Herzogs sowieso nicht. Da hatte er in seiner andauernden Geldnot schon ganz andere Auftragsarbeiten annehmen müssen. Erinnert sei nur an sein, neben den Räubern, erfolgreichstes Werk, den Kriminalroman Der Geisterseher. Den hat er gehasst, ihn als Schmiererei bezeichnet. Aber bezahlt wird er nun einmal, konstatierte er. Schiller hatte ihn für seine Zeitschrift Thalia geschrieben und der Verleger Göschen wollte noch mehr davon. Es war Schillers größter Publikumserfolg. Zuvor hatte er schon mit seinem Historienwerk Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung ein wenig Geld verdient. Denn der Lehrstuhl für Geschichtswissenschaft, der Schiller an der Universität Jena angeboten worden war, brachte außer den Studiengebühren seiner Studenten nichts ein. Er war undotiert. Das Lesepublikum mochte Schillers Schreibweise, die sich deutlich von der trockenen Historienschreibung abhob. Und außerdem war das Thema Niederlande gerade en vogue. Man denke nur an Goethes Egmont. Trotzdem reich wurde er von solchen Zeitschriftenbeiträgen nicht. In seinen Vorstellungen wäre das vielleicht durch eine günstige Heirat zu verwirklichen gewesen. Er bat Freunde, nach einer reichen Schönen Ausschau zu halten. Doch schön müsse sie nicht unbedingt sein. Auch eine hässliche hätte er in Kauf genommen, wenn sie nur eine gute Mitgift mitbrächte und ihm brav diente in allen häuslichen Pflichten. Schließlich ehelichte immerhin eine Adlige, wenn auch nicht gerade begütert. Die ökonomische Abhängigkeit vom Herzog blieb. Und wenn der nun mal französische Komödien bevorzugte, dann bediente ihn der neben Goethe für den Spielplan des Weimarer Theaters Zuständige natürlich dementsprechend. Ging es in einem solchen Stück, das vom Regierenden empfohlen wurde, um Intrigen und Machenschaften an einem fürstlichen Hof, umso besser. So konnte Schiller einige Spitzen unter dem Deckmantel französischen Theaters auch gegen die heimische Hofgesellschaft unterbringen. Und er konnte sich sogar ein wenig selbst ironisieren. Ein feuriger Dichterkopf, der keinen Scherz versteht, meint er damit nicht sich selbst? Meine Natur ist doch zu ernst gestimmt, bekannte er in einem Brief an seinen Dresdner Freund Theodor Körner. Und was keine Tiefe hat, kann mich nicht lange anziehen. Der Parasit ist ein Lustspiel nach dem Muster von Molières Tartuffe, bis in die Figurenkonstellation hinein. Hier ist es der Minister und seine Mutter, die den Intriganten und Hohlkopf Sélicourt nicht durchschauen, bei Molière Orgon und dessen Mutter, die auf den Schmeichler und Frömmler Tartuffe hereinfallen. Nur die Kindergeneration bewahrt ihren gesunden Menschenverstand. Und wenn der Sohn Orgons seine Großmama ironisch fragt, mit ihrem Herrn Tartuffe ist keiner zu vergleichen, und diese antwortet, ganz recht, ihr seid nicht wert, das Wasser ihm zu reichen. Drum halte deinen Mund, ich kann es nicht vertragen, wenn Burschen deines Schlags an ihm zu nörgeln wagen. Dann könnte diese Replik genauso auch im Parasit stehen. Auch der Auftritt Sélicourts wird wie der des Tartuffe lange vorbereitet. Schiller stand nicht so sehr in der Gunst des Herzogs wie sein Freund Goethe, aber er war auf die Gunst des Herrschers angewiesen. Ihm war es in keinerlei Weise möglich, auch nur die geringste direkte Kritik am Hof zu äußern. Ihn drückten dauernde Geldsorgen. Manche Schulden hat er nie zurückgezahlt. Dazu die ständigen Krankheiten, sodass er gezwungenermaßen auf die Idee kam, eine Art Kranken- oder auch Lebensversicherung anzufordern. Bei wem? Beim Herzog. Als man Schiller eine Professur in Tübingen anbot, nutzte er diese Gelegenheit, um bei Karl August durchzusetzen, dass ihm, falls er krankheitshalber gezwungen wäre, das Schreiben aufzugeben, das Gehalt verdoppelt würde. Und dieses Zugeständnis wurde gemacht. Der Herzog wusste inzwischen, was er in Schiller hatte, dem Freund seines Freundes Goethe, und er wollte auch seinen Ruf als Vorsteher eines Musenhofes nicht verlieren. Allerdings passt ihm so manches an Schiller nicht. So hat er sehr missbilligt, dass Schiller darauf bestand, im Adelskalender von 1803 als Bürger von Frankreich bezeichnet zu werden. Bürger von Frankreich. Diesen Ehrentitel hatte Schiller von der französischen Nationalversammlung zuerkannt bekommen, vom revolutionären Frankreich, gegen das der Herzog im Generalsrang zu Felde gezogen war und eine Niederlage erlitten hatte. Da war ein solches Beharren schon äußerst kühn. Im Jahre 1803, das war das Jahr, in dem der Parasit auf die Weimarer Bühne kam. Ein Schelm, wer nicht Arges dabei denkt. Und da es sich schließlich um ein Lustspiel handelt, wird der Bösewicht, wie im Tartuffe, natürlich am Schluss entlarvt. Und was sagt der Dichter an diesem Schluss? Nicht immer ist es so. Das Gespinst der Lüge umstrickt den Besten, der Redliche kann nichts durchbringen. Die kriechende Mittelmäßigkeit kommt weiter als das geflügelte Talent. Der Schein regiert die Welt und die Gerechtigkeit ist nur auf der Bühne. Die Bühne als moralische Instanz, als Mittel zur ästhetischen Erziehung des Menschen, von der sich Schiller eine Verbesserung der gesellschaftlichen Zustände erhoffte. Diese Maxime wird auch Boleslav Barlog für seine Inszenierung 5 Jahre nach dem schrecklichsten aller Kriege angenommen haben. Wie sehr er zu dieser Arbeit steht, hat er in einem Kartengruß an den SFB ausgedrückt, nachdem er zu einer öffentlichen Vorführung des Hörspiels Der Parasit im sogenannten Hörkino eingeladen worden war. Das war 1996. Da feiert er gerade seinen 90. Geburtstag. Krankheitshalber konnte er leider nicht an der Veranstaltung teilnehmen, aber er schrieb: Tausend Dank für alles. Gratulation, Parasit und im Hörkino. Große Freude. Das tut gut. Ja, unsere Arbeit soll unsere beste Visitenkarte sein. In diesem Sinne auch Ihnen tausend Toys und herzliche Grüße. Ihr aller Boleslav Barlog mit Hertha. Dank auch den Hörern. Den Dank, die Lobpreisung an Boleslav Barlog lassen wir zum Schluss eine Schauspielerin ausrichten, die als ganz junge Frau zur Wiedereröffnung auf der Bühne von Barlogs Schlossparktheater stand. Hildegard Knef. Unglaublich warmherzig, sehr diszipliniert. Von seinen Schauspielern alles abfordernd und gleichzeitig von sich selbst auch alles abfordernd. Er würde nie etwas von einem anderen verlangen, was er nicht selber auch tun würde und bereit wäre zu tun. Wenn er merkte, dass ein Schauspieler ihm etwas anbot in einer Szene, woran er nicht gedacht hatte, dass er für besser hielt als das, was er im Sinne hatte, übernahm er es sofort. Völlig uneigennützig. Der uneitelste Regisseur, dem ich begegnet bin und deshalb für mich der größte. Hildegard Knef über den Regisseur Boleslav Barlog. Das war von Lutz Volke eine Nachbetrachtung über das Hörspiel des heutigen Abends. Beides können Sie im Internet unter ardradiofestival.de noch 4 Wochen lang herunterladen.